Na los, sagte er sich, an die Arbeit. Er schrieb. Seien Sie tapfer, immer tapfer. Ich will Sie nicht ins Unglück stürzen. Übrigens stimmt das auch, dachte Rodolphe. Ich handle zu Ihrem Besten, ich bin ein Ehrenmann. Haben Sie Ihren Entschluss sorgfältig erwogen? Ist Ihnen bewusst, in welchen Abgrund ich Sie zu reißen drohte, armer Engel? Nein, nicht wahr? Sie stürmten vertrauensvoll und blindlings drauf los, im Glauben an das Glück, an die Zukunft. Ach, was sind wir für Unglücksvögel, Wahnsinnige! Rodolphe hielt inne. Jetzt brauchte er irgendeine gute Ausrede. Wenn ich ihr sage, ich hätte mein ganzes Vermögen eingebüßt. Ach, nein, und außerdem würde das nichts ändern. Ich müsste später noch mal von vorne anfangen. Kann man solche Frauen zur Vernunft bringen? Er überlegte. Dann schrieb er weiter. Ich werde Sie nicht vergessen. Glauben Sie mir. Und ich werde Ihnen stets in tiefer Ergebenheit zugetan sein. Doch eines Tages, früher oder später, wäre diese Glut... So ist nun mal das Geschick der menschlichen Dinge wohl abgekühlt. In uns wäre Überdruss aufgekommen und wer weiß, vielleicht hätte ich sogar den grässlichen Schmerz erdulden müssen, ihre Gewissensqualen mit anzusehen und diese zu teilen, denn ich hätte sie ja verschuldet. Allein der Gedanke an den Kummer, der über sie hereinbricht, martert mich immer. Vergessen Sie mich. Warum musste ich Ihnen begegnen? Warum waren Sie so schön? Ist es meine Schuld? Oh mein Gott, nein, nein. Klagen Sie nur eines an. Das Schicksal. Das Wort macht immer Eindruck, sagte er sich. Ach, wären Sie eine jener Frauen mit frivolem Herzen gewesen, wie es sie natürlich gibt, dann hätte ich aus Egoismus einen Versuch wagen können, völlig gefahrlos für Sie. Aber diese köstliche Schwärmerei, welche Sie bezaubernd macht und zugleich peinigt, hat Sie daran gehindert, o anbetungswürdige Frau, die Falschheit unserer zukünftigen Lage zu begreifen. Auch mir war das zu Anfang nicht klar und ich ruhte im Schatten dieses idealen Glücks, wie im Schatten des Manzanillo-Baums und dachte nicht an die Folgen. Sie wird vielleicht glauben, ich mache den Rückzieher aus Geiz. Ach, einerlei, was soll's? Schluss jetzt. Die Welt ist grausam, Emma. Überall, wo auch immer, wäre sie uns auf den Fersen gewesen. Sie hätten aufdringliche Fragen erdulden müssen, üble Nachrede, Verachtung, Schmach vielleicht. Schmach. Ihnen. Oh, und ich, der Sie auf einen Thron heben möchte, ich, der Ihr Angedenken mit sich fortträgt wie einen Talisman, denn ich strafe mich durch Verbannung für allen Schmerz, den ich Ihnen angetan. Ich gehe. Wohin? Ich weiß es nicht, ich bin nicht mehr bei Sinnen. Leben Sie wohl, bleiben Sie auch weiterhin gut. Behalten Sie den Unglücklichen in Erinnerung, der Sie verlor. Sagen Sie Ihrem Kind meinen Namen, damit es ihn einschließt in seine Gebete. Die Flamme der beiden Kerzen flackerte. Rodolphe erhob sich, schloss das Fenster und als er wieder saß, das ist wohl alles. Ah, eines noch, damit sie nicht hier angerückt kommt. Ich werde fern sein, wenn Sie diese traurigen Zeilen lesen, denn ich wollte möglichst schnell flüchten und mich so der Versuchung entziehen, Sie noch einmal zu sehen. Nicht wanken. Ich komme wieder und vielleicht plaudern wir später ganz kaltblütig über unsere alte Liebe. Leben Sie wohl. Adieu. Und es folgte ein allerletztes Adieu, in zwei Worten geschrieben, A. Dieu, das hielt er für äußerst geschmackvoll. »Und wie unterzeichne ich jetzt?« fragte er sich. »Ihr sehr ergebener...« »Nein.« »Ihr Freund?« Ja, das ist's. Ihr Freund. Er las seinen Brief noch einmal. Alles gefiel ihm. Arme kleine Frau, dachte er gerührt. Sie wird glauben, ich sei gefühlloser als ein Fels. Ein paar Tränen würden sich gut machen, aber ich kann nicht weinen. Es ist ja nicht meine Schuld. Also füllte Rodolphe ein Glas mit Wasser, tauchte den Finger hinein und ließ von oben einen dicken Tropfen herabfallen, der einen blassen Fleck machte auf der Tinte. Und als er den Brief dann versiegeln wollte, fand sich das Siegel Amor nel cor. Das passt nicht bei diesen Umständen. Ach was, einerlei. Danach rauchte er 3 Pfeifen und ging zu Bett. Am nächsten Tag, als er aufgestanden war, etwa gegen 2, er hatte lang geschlafen, ließ Rodolphe ein Körbchen Aprikosen pflücken. Er legte den Brief auf den Boden unter Weinblätter und befahl alsbald Girard, seinem Ackerknecht, das Ganze vorsichtig ins Haus von Madame Bovary zu bringen. Auf diesem Wege pflegte er mit ihr zu korrespondieren, schickte je nach Jahreszeit Obst oder Wild. »Wenn sie nach mir fragt«, sagte er, »antwortest du, ich sei verreist. Den Korb musst du ihr selbst übergeben, zu eigenen Händen. Geh jetzt und sei auf der Hut.« Girard zog seinen neuen Kittel über, schlang sein Tuch um die Aprikosen und machte sich mit großen, schweren Schritten in seinen klobigen Nagelgaloschen seelenruhig auf den Weg nach Yonville. Madame Bovary sortierte gerade, als er bei ihr eintraf, mit Félicité einen Stapel Wäsche auf dem Küchentisch. »Das hier«, sagte der Knecht, »schickt Ihnen unser Herr.« Sie wurde von einer bösen Ahnung gepackt, und in ihrer Tasche nach einer Münze suchend, starrte sie mit verstörtem Blick auf den Bauern, während er sie staunend betrachtete, denn er verstand nicht, wie ein derartiges Geschenk jemanden so erschüttern konnte. Endlich ging er. Félicité blieb. Sie konnte sich nicht länger beherrschen. Sie lief in die Stube, als wollte sie die Aprikosen dorthin bringen, schüttete den Korb aus, riss die Blätter weg, fand den Brief, öffnete ihn. Und als wüte hinter ihr ein schreckliches Feuer, stürmte Emma hinauf in ihr Zimmer voller Entsetzen. Charles war dort. Sie gewahrte ihn. Er sprach zu ihr, sie hörte nichts, und sie rannte weiter die Treppe empor, keuchend, verzweifelt, benommen und immer noch dies abscheuliche Blatt Papier in der Hand, das zwischen ihren Fingern klapperte wie ein Stück Blech. Im zweiten Stock blieb sie vor der Dachbodentür stehen, die zu war. Sie wollte sich beruhigen. Der Brief kam ihr wieder in den Sinn, sie musste ihn zu Ende lesen, sie wagte es nicht. Und außerdem, wo, wie, man würde sie sehen. »Ach nein, hier«, dachte sie, »bin ich ungestört.« Emma drückte gegen die Tür und trat ein. Von den Schieferplatten fiel senkrecht eine drückende Hitze, die an ihre Schläfen hämmerte und ihr den Atem nahm. Sie schleppte sich bis zum geschlossenen Mansardenfenster, schob den Riegel zurück und grelles Licht ergoss sich mit einem Schwall. Auf der anderen Seite über den Dächern erstreckte sich das weite Land ins Unendliche. Tief unter ihr lag der leere Dorfplatz, die Steine des Trottoirs flimmerten, die Wetterfahnen der Häuser standen reglos. An der Straßenecke drang aus dem unteren Stockwerk eine Art Gesurr mit kreischenden Modulationen. Es war Binet, der drechselte. Sie hatte sich gegen die Einfassung des Mansardenfensters gelehnt und las noch einmal den Brief mit zornigem Hohngelächter. Doch je stärker sie ihre Aufmerksamkeit darauf richtete, desto stärker verwirrten sich ihre Gedanken. Sie sah ihn, sie hörte ihn, sie umfing ihn mit beiden Armen, und die Herzschläge, die unter der Brust auf sie eindroschen wie die Stöße eines Rambocks, trommelten immer wilder in unregelmäßigem Rhythmus. Sie blickte verzweifelt um sich und wünschte, die Welt möge einstürzen. Warum machte sie nicht Schluss? Wer hielt sie noch? Sie war frei. Und sie beugte sich vornüber. Sie schaute hinab aufs Pflaster und sagte sich, na los, los. Der Lichtstrahl, der von unten gerade aufstieg, zog das Gewicht ihres Körpers zum Abgrund. Ihr schien der schwankende Grund des Platzes, schwebe an den Mauern empor und der Holzboden neige sich gegen sein Ende wie ein stampfendes Schiff. Sie stand am äußersten Rand, fast in der Luft, umgeben von endloser Weite. Das Blau des Himmels durchflutete sie, die Luft strömte in ihren leeren Kopf. Sie musste nur nachgeben, sich nehmen lassen. Und in einem Fort surrte die Drechselbank wie eine Stimme, die nach ihr rief. »Meine Frau, wo ist meine Frau?« schrie Charles. Sie wich zurück. »Wo bist du? Komm!« Der Gedanke, dass sie eben dem Tod entronnen war, ließ sie beinahe ohnmächtig werden vor Schreck. Sie schloss die Augen, dann zuckte sie zusammen, als eine Hand ihren Ärmel berührte. Es war Félicité. »Monsieur wartet auf Sie, Madame, die Suppe ist serviert.« Sie musste hinuntergehen, musste sich an den Tisch setzen. Sie versuchte zu essen. Jeder Bissen drohte sie zu ersticken. Also faltete sie ihre Serviette auseinander, wie um die gestopften Stellen zu prüfen, und wollte sich tatsächlich auf diese Arbeit konzentrieren, die Fäden des Gewebes zählen. Plötzlich kam ihr der Brief in den Sinn. Hatte sie ihn verloren? Wo mochte er sein? Doch ihr Geist war so erschöpft, dass ihr nicht der kleinste Vorwand einfiel, um vom Tisch aufzustehen. Überdies war sie feige geworden. Sie hatte Angst vor Charles. Er wusste alles, das war sicher. Und wirklich, sagte er nun ganz seltsam, »Wir sehen, Monsieur Rodolphe, wie es scheint, so bald nicht wieder.« »Wer hat dir das gesagt?« rief sie zusammenzuckend. »Wer mir das gesagt hat?« erwiderte er ein wenig verwundert über diesen barschen Ton. »Girard, den habe ich vorhin am Eingang des Café Français getroffen. Er ist verreist oder will verreisen.« Ihr entfuhr ein Schluchzer. »Warum überrascht dich das? Er fährt von Zeit zu Zeit weg, um sich zu zerstreuen, und weiß Gott, ich gebe ihm recht, wenn man vermögend ist und Junggeselle. Im Übrigen amüsiert er sich ganz schön, unser Freund. Der ist ein Schlawiner. Monsieur Langlois hat mir erzählt...« Er verstummte, anstandshalber, wegen der eintretenden Dienerin. Sie legte die auf der Etagere verstreuten Aprikosen zurück in das Körbchen. Charles, dem die Röte seiner Frau nicht auffiel, verlangte danach, nahm eine und biss hinein. »Oh, vorzüglich«, sagte er, »hier, koste«, und er hielt ihr das Körbchen hin, das sie behutsam wegschob. »Riech nur dieser Duft«, sagte er und schwenkte es vor ihrer Nase hin und her. »Ich ersticke«, schrie sie und sprang auf. Durch äußerste Willensanstrengung löste sich der Krampf. Dann... »Es ist nicht schlimm«, sagte sie, »es ist nicht schlimm, es sind nur die Nerven. Setz dich und iss.« Denn sie fürchtete, man werde sie ausfragen, umhegen, nicht mehr allein lassen. Charles gehorchte, setzte sich wieder und spuckte die Aprikosenkerne in die Hand, bevor er sie auf den Teller legte. Plötzlich ratterte ein blauer Tilbury in hartem Trab über den Platz. Emma stieß einen Schrei aus und fiel rücklings zu Boden, steif wie ein Stock. Tatsächlich hatte sich Rodolphe nach langen Überlegungen für Rouen entschieden. Da es aber von La Huchette nach Buchy keinen anderen Weg gibt als den über Yonville, musste er durchs Dorf fahren, und so erkannte ihn Emma im Schein der Laternen, der die Abenddämmerung durchschnitt wie ein Blitz. Bei dem Tumult, der aus dem Hause drang, kam der Apotheker gerannt. Der Tisch mitsamt allen Tellern war umgestürzt. Soße, Fleisch, Messer, Salzstreuer und Ölflasche lagen im ganzen Raum verstreut. Charles rief um Hilfe. Berthe schrie verängstigt, und Félicité, deren Hände zitterten, lockerte das Korsett von Madame, die am ganzen Körper krampfartig zuckte. »Ich eile«, sagte der Pharmazeut, »und hole aus meinem Laboratorium ein wenig aromatischen Essig.« Dann... als sie beim Geruch des Flakons die Augen wieder aufschlug. »Ich wusste es«, sagte er, »das würde auch einen Toten erwecken.« »Sag etwas«, bettelte Charles, »sag etwas, komm zu dir. Ich bin's, dein Charles, der dich liebt. Erkennst du mich? Schau, hier ist dein Töchterchen, küss sie doch.« Das Kind streckte die Arme nach der Mutter und wollte sich ihr an den Hals hängen. Doch Emma drehte den Kopf weg und sagte mit abgehackter Stimme, »Nein, nein. Niemand.« Abermals wurde sie ohnmächtig. Man trug sie aufs Bett. Sie blieb ausgestreckt liegen, den Mund offen, die Lider geschlossen, die Hände flach neben sich, reglos und weiß wie eine Wachsstatue. Aus beiden Augen rann ein Strom von Tränen, die langsam auf das Kissen tropften. Charles stand hinten im Alkoven und der Apotheker neben ihm bewahrte jenes grüblerische Schweigen, das sich geziemt in ernsten Lebenslagen. »Seien Sie unbesorgt«, sagte er und stieß ihn mit dem Ellbogen. »Ich glaube, der Paroxysmus ist vorbei.« »Ja, sie braucht jetzt ein wenig Ruhe«, antwortete Charles, der ihr beim Schlafen zusah. »Arme Frau, arme Frau! Ein herber Rückfall!« Da fragte Homais, wie es zu dieser Malaise gekommen sei. Charles erwiderte, es habe sie ganz plötzlich gepackt beim Essen von Aprikosen. »Erstaunlich«, meinte der Apotheker. »Doch ist es gut möglich, dass die Aprikosen diese Ohnmacht bewirkt haben. Es gibt Naturen, die bei gewissen Düften sehr empfindlich reagieren, und das wäre sogar eine Frage, die zu studieren lohnt, sowohl unter pathologischem wie unter physiologischem Gesichtspunkt. Die Pfaffen wissen um die Bedeutung dieser Sache, denn sie haben immer schon aromatische Substanzen verwendet bei ihren Zeremonien, um den Verstand zu benebeln und Ekstasen hervorzurufen, was übrigens leicht ist bei Personen des schwachen Geschlechts, die anfälliger sind als unser einer. Es soll welche geben, die werden ohnmächtig beim Geruch von verbranntem Horn, von frischem Brot. Vorsicht, sonst wacht sie auf«, sagte Bovary leise. »Und nicht allein Menschen«, fuhr der Pharmazeut fort, »zeigen diese Anomalien, sondern auch Tiere. Sie wissen doch sicher, welch ungemein aphrodisische Wirkung Nepeta cataria, im Volksmund Katzenkraut genannt, bei Feliden entfaltet. Und andererseits, um ein Beispiel zu geben, für dessen Zuverlässigkeit ich mich verbürge, besitzt Bredou, ein ehemaliger Studienkollege, heutzutage in der Rue Malpalu niedergelassen, einen Hund, der von Krämpfen geschüttelt wird, sobald man ihm eine Tabaksdose unter die Nase hält. Oft sogar ergötzt er mit diesem Experiment Freunde auf seinem kleinen Landsitz in Bois-Guillaume. Sollte man glauben, dass ein simples Niesmittel solche Verheerungen anrichtet im Organismus eines Vierbeiners? Das ist höchst merkwürdig. Stimmt's oder nicht?« »Ja«, sagte Charles, der nicht zuhörte. »Das beweist uns«, sprach der andere weiter und lächelte voll gutmütiger Selbstgefälligkeit, »die zahllosen Irregularitäten des Nervensystems. Und was Madame betrifft, so schien sie mir immer, ich muss es gestehen, eine überaus zart besaitete Natur. Darum würde ich Ihnen, mein guter Freund, zu keinem der vorgeblichen Heilmittel raten, welche unter dem Vorwand, gegen die Symptome vorzugehen, gegen das Gemüt vorgehen. Nein, keine unnützen Medikamente. Diät, das genügt. Nur Beruhigendes, Lösendes, Milderndes. Und glauben Sie nicht, dass man vielleicht auf die Fantasie einwirken müsste?« »Womit?« sagte Bovary. »Ah, das ist die Frage. Das ist allerdings die Frage. That is the question«, wie ich unlängst in der Zeitung las. Doch Emma erwachte und schrie. »Und der Brief! Und der Brief!« Man glaubte, sie rede im Fieberwahn. Ab Mitternacht tat sie es wirklich. Eine Gehirnentzündung war ausgebrochen. 43 Tage lang wich Charles nicht von ihrer Seite. Er ließ seine Patienten im Stich. Er ging nicht mehr schlafen. Ständig fühlte er ihr den Puls, machte Senfpflaster, kalte Wickel. Er schickte Justin bis nach Neufchâtel Eis holen, das Eis schmolz unterwegs, er schickte ihn wieder. Er zog Monsieur Canivet zu Rate, er ließ aus Rouen Dr. Larivière kommen, seinen einstigen Lehrer. Er war verzweifelt. Am meisten ängstigte ihn Emmas Betäubung, denn sie sprach nicht, hörte nicht und hatte anscheinend nicht einmal Schmerzen. Als erholten sich Körper und Seele gemeinsam von all der Erregung. Gegen Mitte Oktober konnte sie in ihrem Bett aufrecht sitzen, mit Kissen im Rücken. Charles weinte beim Zuschauen, als sie ihr erstes Marmeladenbrot aß. Sie kam wieder zu Kräften. Nachmittags blieb sie ein paar Stunden auf, und einmal, als es ihr etwas besser ging, versuchte er, sie an seinem Arm durch den Garten zu führen. Der Sand auf den Wegen verschwand unter welkem Laub. Sie setzte Schritt um Schritt, In ihren Pantöffelchen, schlurfend, lehnte sich mit der Schulter an Charles und lächelte immerzu. So spazierten sie bis nach hinten zur Terrasse. Sie streckte sich langsam, hielt die Hand über den Augen, um zu schauen. Sie schaute in die Ferne, weit in die Ferne. Doch am Horizont sah man nur ausgedehnte Grasfeuer, die auf den Hügeln qualmten. »Du wirst dich überanstrengen, mein Schatz«, sagte Bovary. Und mit sanftem Druck wollte er sie unter die Laube schieben. »Setz dich hier auf die Bank, das wird dir gut tun.« »Oh nein, nicht dahin, nicht dahin«, sagte sie mit schwacher Stimme. Sie hatte einen Schwindelanfall und noch am selben Abend begann ihre Krankheit von neuem, freilich mit ungewisserem Verlauf und komplizierteren Symptomen. Mal tat ihr das Herz weh, dann schmerzte es sie in der Brust, im Gehirn, in den Gliedern. Immer wieder musste sie sich erbrechen und Charles vermutete erste Anzeichen von Krebs. Und der arme Kerl hatte zu alledem auch noch Geldsorgen. Zunächst einmal wusste er nicht, wie er Monsieur Homais für all die Medikamente entschädigen sollte, die er bei ihm geholt hatte. Und obwohl er sie als Arzt nicht hätte bezahlen müssen, schämte er sich doch ein wenig dieser Schuld. Dann waren die häuslichen Ausgaben, seit die Köchin das Regiment führte, erschreckend gestiegen. Von allen Seiten hagelte es Rechnungen, die Lieferanten murrten. Am ärgsten bedrängte ihn Monsieur Lheureux. Tatsächlich hatte er auf dem Höhepunkt von Emmas Krankheit die Umstände genutzt, um seine Rechnung zu vergrößern und schnell den Mantel gebracht, den Nachtsack, zwei Kisten statt einer, Unmengen anderer Dinge. Charles konnte noch so sehr beteuern, er brauche das nicht. Der Händler erwiderte arrogant, man habe alle diese Artikel bei ihm bestellt und er nehme sie nicht zurück. Im Übrigen könnte das schädlich sein für Madames Genesung. Monsieur möge es sich überlegen. Kurzum, er sei entschlossen, ihn eher gerichtlich zu belangen, als auf seine Ansprüche zu verzichten und seine Waren nach Hause zu tragen. Charles gab später Anweisung, alles wieder in den Laden zu schicken. Félicité vergaß. Er hatte andere Sorgen, man dachte nicht mehr daran. Monsieur Lheureux machte einen neuen Versuch und manövrierte bald unter Drohen, bald unter Jammern so geschickt, dass Bovary schließlich einen Wechsel mit einer Fälligkeit von 6 Monaten unterschrieb. Doch kaum hatte er diesen Wechsel gezeichnet, da kam ihm ein tollkühner Gedanke. Er könnte von Monsieur Lheureux 1000 Francs leihen. Er fragte also mit verlegener Miene, ob es eine Möglichkeit gäbe, sie zu bekommen, und erklärte, es sei für 1 Jahr und zu jedem beliebigen Zins. Lheureux eilte in sein Geschäft, brachte die Écus und diktierte einen weiteren Wechsel, mit dem Bovary sich verpflichtete, am 1. September des kommenden Jahres die Summe von 1070 Francs an seine Order zu zahlen, was mit den bereits festgesetzten 180 genau 1250 ergab. Indem er also zu 6% verlieh, zuzüglich 1/4 Provision, und die gelieferte Ware ihm wenigstens ein gutes Drittel einbrachte, musste ihm das innerhalb von 12 Monaten 130 Francs Gewinn bescheren, und er hoffte, die Sache werde damit nicht ihr Bewenden haben. Man werde die Wechsel nicht einlösen können, man werde sie erneuern, und sein armes Geld werde, nachdem es sich beim Arzt aufgepäppelt hatte, wie in einem Sanatorium, eines Tages zu ihm heimkehren, um vieles rundlicher und so prall, dass der Säckel platzte.